Good morning and another beautiful good morning. Guten Morgen, einen weiteren schönen guten Morgen. It's a beautiful day. Es ist ein wunderschöner Tag. And Gracie is translating so well. Und Gracie übersetzt so gut. Thank God for her. Gott sei Dank für sie. All right, let's go to verse 22. Gehen wir zu Vers 21. Here is what the Bible says. Hier steht in der Bibel. For in his wisdom, God designed that all the world's wisdom would be insufficient to lead people to the discovery of himself. Denn Gott hat in seiner Weisheit entschieden, dass alle Weisheit der Welt nicht ausreicht, um die Menschen zur Entdeckung seines Selbst zu führen. That's a very strong statement. Das ist eine sehr starke Aussage. So God has a wisdom too. Gott hat also auch eine Weisheit. The Bible says in his wisdom. Die Bibel sagt in seiner Weisheit. So obviously God's wisdom is very different from the wisdom of this world. Gottes Weisheit unterscheidet sich also ganz offensichtlich von der Weisheit dieser Welt. Remember. Denk daran. Whenever God's wisdom and this world's wisdom are in disagreement, wenn Gottes Weisheit und die Weisheit dieser Welt nicht übereinstimmen, which wisdom do you have to accept? Welche Weisheit musst du dann akzeptieren? Always God's wisdom, never this world's wisdom. Immer die Weisheit Gottes, niemals die Weisheit dieser Welt. So, what has God decided in his wisdom? Was hat Gott also in seiner Weisheit entschieden? He has decided that all of the world's wisdom can never discover him. Er hat entschieden, dass die Weisheit der Welt ihn niemals entdecken kann. So it doesn't matter how clever you are to try to find God and figure him out, you can't. Es spielt also keine Rolle, wie klug du bist, wenn du versuchst, Gott zu finden und ihn zu verstehen. Du kannst es nicht. This is why it is so sad when clever people try to find a clever approach to connect to God. Deshalb ist es so traurig, wenn kluge Menschen versuchen, einen schlauen Weg zu finden, um mit Gott in Kontakt zu treten. Because they can't. Denn sie können es nicht. You can't just connect to God. Du kannst nicht einfach eine Verbindung zu Gott herstellen. You can't just discover God. Du kannst Gott nicht einfach entdecken. You can't find God. Du kannst Gott nicht finden. The only way you can find him is the way that God said you can find him. Der einzige Weg, wie du ihn finden kannst, ist der Weg, von dem Gott gesagt hat, wie du ihn finden kannst. Think about this. Denk darüber nach. God is the creator and we are created beings. Gott ist der Schöpfer und wir sind geschaffene Wesen. The created beings cannot decide how to connect to the creator. Die geschaffenen Wesen können nicht entscheiden, wie sie sich mit dem Schöpfer verbinden. The created people can't say, I think I will discover God in this or that way. Die geschaffenen Menschen können nicht sagen, ich glaube, ich werde Gott auf diese oder jene Weise entdecken. No, it's the creator who makes this decision. Nein, es ist der Schöpfer, der diese Entscheidung trifft. And the creator has clearly decided how we can discover him and how we can connect with him. Und der Schöpfer hat eindeutig entschieden, wie wir ihn entdecken können und wie wir mit ihm in Verbindung treten können. And it is not by any wisdom that this world has to offer. Das geschieht nicht durch irgendeine Weisheit, die diese Welt zu bieten hat. Look how he continues to say. Schau, was er weiter sagt. He took great delight in baffling the wisdom of the world by using the simplicity of preaching the story of the cross. Er hatte große Freude daran, die Weisheit der Welt zu verwirren, indem er die Einfachheit der Verkündigung der Geschichte des Kreuzes verwendete. This is a very interesting statement. Das ist eine sehr interessante Aussage. So God actually delights when the wisdom of this world is confused. Gott freut sich also, wenn die Weisheit dieser Welt verwirrt wird. That's what it says right here. So steht es hier. But how does the wisdom of this world get confused? Aber wie wird die Weisheit dieser Welt verwirrt? It literally says, by using the simplicity of preaching the story of the cross. Wörtlich heißt es, indem er die Einfachheit der Verkündigung der Geschichte des Kreuzes verwendete. Here we go back again to the simplicity of the cross. Hier kommen wir wieder zur Einfachheit des Kreuzes zurück. My dear friend. Mein lieber Freund. If you would put all of your faith in the cross. Wenn du deinen ganzen Glauben auf das Kreuz setzen würdest. Whoever you are and wherever you are. Wer auch immer du bist, wo auch immer du bist. And however much you have learned. Und wie viel du auch immer gelernt hast. You could already become a powerful preacher of the gospel. Könntest du schon jetzt ein mächtiger Prediger des Evangeliums sein? Think about this. Denke darüber nach. Because God loves to totally, completely destroy the wisdom of this world. Denn Gott liebt es, die Weisheit dieser Welt völlig zu zerstören. Through the preaching of the cross. Durch die Verkündigung des Kreuzes. So if you stick to the message of the cross and don't try to make it a clever sermon. Wenn du dich also an die Botschaft des Kreuzes hältst und nicht versuchst, eine schlaue Predigt daraus zu machen, then you can be powerfully used to bring salvation to other people. Kannst du mächtig eingesetzt werden, um anderen Menschen das Heil zu bringen? Because look. Schau. He says that God delights in baffling the wisdom of this world. Er sagt, dass es Gott gefällt, die Weisheit dieser Welt zu verwirren. But the end result will be this. Das Endergebnis wird aber folgendes sein. In order to save those who believe it. Um die zu retten, die daran glauben. So think about this. Also denk darüber nach. If people believe in the message of the cross, there will be salvation. Wenn die Menschen an die Botschaft des Kreuzes glauben, wird es Rettung geben. If people believe in a clever message, there will be no salvation. Wenn die Menschen an eine schlaue Botschaft glauben, wird es keine Rettung geben. The cross is not something complicated, it's something simple. Das Kreuz ist nichts Kompliziertes, es ist etwas Einfaches. God made everything happen through his son Jesus Christ. Gott hat alles durch seinen Sohn Jesus Christus geschehen lassen. Do you know what I found? Weißt du, was ich herausgefunden habe? I found that a lot of people who have been Christians for maybe 10, 20 or more years. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen, die seit 10, 20 oder mehr Jahren Christen sind, they are so confronted by the message of the new covenant. Durch die Botschaft des neuen Bundes sehr konfrontiert sind. And I wondered why they are so upset about it. Ich frage mich, warum sie sich darüber so aufregen. You know, Christians have sent me messages like this. Christen haben mir Nachrichten wie diese geschickt. You know, Reinhard, it's not that simple. Schau, Reinhard, so einfach ist es nicht. You make it so simple. Du machst es so einfach. Jesus did everything, just believe it. It's not that simple, you know. Jesus hat alles getan, glaube nur daran. So einfach ist das nicht. It is that simple. Es ist so einfach. The cross is really, really simple. Das Kreuz ist wirklich, wirklich einfach. And the power is in the cross, not in the clever way of presenting it. Und die Kraft liegt im Kreuz, nicht in der schlauen Art, es zu präsentieren. So God will always stick to the power of the cross. Gott wird sich also immer an die Kraft des Kreuzes halten. So if you preach the cross, wenn du also das Kreuz predigst, then there is power. Dann liegt darin die Kraft. Remember. Denk daran. Don't have to be clever to preach the gospel, just have to believe in the cross. Du musst nicht schlau sein, um das Evangelium zu predigen, du musst nur an das Kreuz glauben. And you need to believe. Und du musst glauben, that the Holy Spirit is working through that message. Dass der Heilige Geist durch diese Botschaft wirkt. So work together with him. Arbeite also mit ihm zusammen. And people will get saved. Und die Menschen werden gerettet. See you tomorrow. Bis morgen.